don carlos infant von spanien ein dramatisches gedicht von friedrich von schiller dritter akt erster bis dritter auftritt diese librivox aufnahme ist in öffentlichem besitz das schlafzimmer des königs erster auftritt auf dem nachttische zwei brennende lichter im hintergrunde des zimmers einige pagen auf den knien eingeschlafen der könig von oben herab halb ausgekleidet steht vor dem tische einen arm über den sessel gebeugt in einer nachdenkenden stellung vor ihm liegt ein medaillon und papiere könig daß sie sonst schwärmerin gewesen wer kann's leugnen nie konnt ich ihr liebe geben und dennoch schien sie mangel je zu fühlen so ist's erwiesen sie ist falsch hier macht er eine bewegung die ihn zu sich selbst bringt er sieht mit befremdung auf wo war ich wacht denn hier niemand als der könig was die lichter schon herabgebrannt doch nicht schon tag ich bin um meinen schlummer nimm ihn für empfangen an natur ein könig hat nicht zeit verlorne nächte nachzuholen jetzt bin ich wach und tag soll sein er löscht die lichter aus und öffnet eine fenstergardine indem er auf und nieder geht bemerkt er die schlafenden knaben und bleibt eine zeitlang schweigend vor ihnen stehen darauf zieht er die glocke schläft's irgend vielleicht in meinem vorsaal auch zweiter auftritt der könig graf lerma lerma mit bestürzung da er den könig gewahr wird befinden sich ihro majestät nicht wohl könig im linken pavillon war feuer hörtet ihr den lärmen nicht lerma nein ihro majestät könig nein wie und also hätt ich nur geträumt das kann von ungefähr nicht kommen schläft auf jenem flügel nicht die königin lerma ja ihro majestät könig der traum erschreckt mich man soll die wachen künftig dort verdoppeln hört ihr sobald es abend wird doch ganz ganz insgeheim ich will nicht haben daß ihr prüft mich mit den augen lerma ich entdecke ein brennend auge das um schlummer bittet darf ich es wagen ihro majestät an ein kostbares leben zu erinnern an völker zu erinnern die die spur durchwachter nacht mit fürchtender befremdung in solchen mienen lesen würden nur zwei kurze morgenstunden schlafes könig mit zerstörten blicken schlaf schlaf find ich in escurial solange der könig schläft ist er um seine krone der mann um seines weibes herz nein nein es ist verleumdung war es nicht ein weib das mir es flüsterte der name des weibes heißt verleumdung das verbrechen ist nicht gewiß bis mir's ein mann bekräftigt zu den pagen welche sich unterdessen ermuntert haben ruft herzog alba pagen gehen tretet näher graf ists wahr er bleibt forschend vor dem grafen stehen o eines pulses dauer nur allwissenheit schwört mir ists wahr ich bin betrogen bin ich's ist es wahr lerma mein großer mein bester könig könig zurückfahrend könig könig nur und wieder könig keine bessere antwort als leeren hohlen widerhall ich schlage an diesen felsen und will wasser wasser für meinen heißen fieberdurst er gibt mir glühend gold lerma was wäre wahr mein könig könig nichts nichts verlaßt mich geht der graf will sich entfernen er ruft ihn noch einmal zurück ihr seid vermählt seid vater ja lerma ja ihre majestät könig vermählt und könnt es wagen eine nacht bei eurem herrn zu wachen euer haar ist silbergrau und ihr errötet nicht an eures weibes redlichkeit zu glauben o geht nach hause eben trefft ihr sie in eures sohns blutschändrischer umarmung glaubt eurem könig geht ihr steht bestürzt ihr seht mich mit bedeutung an weil ich selber etwa graue haare trage unglücklicher besinnt euch königinnen beflecken ihre tugend nicht ihr seid des todes wenn ihr zweifelt lerma mit hitze wer kann das in allen staaten meines königs wer ist frech genug mit giftigem verdacht die engelreine tugend anzuhauchen die beste königin so tief könig die beste und eure beste also auch sie hat sehr warme freunde um mich her find ich das muß ihr viel gekostet haben mehr als mir bekannt ist daß sie geben kann ihr seid entlassen laßt den herzog kommen lerma schon hör ich ihn im vorsaal im begriff zu gehen könig mit gemildertem tone graf was ihr vorhin bemerkt ist doch wohl wahr gewesen mein kopf glüht von durchwachter nacht vergeßt was ich im wachen traum gesprochen hört ihr vergeßt es ich bin euer gnädger könig er reicht ihm die hand zum kusse lerma geht und öffnet dem herzog von alba die türe dritter auftritt der könig und herzog von alba alba nähert sich dem könige mit ungewisser miene ein mir so überraschender befehl zu dieser außerordentlichen stunde er stutzt wie er den könig genauer betrachtet und dieser anblick könig hat sich niedergesetzt und das medaillon auf dem tische ergriffen er sieht den herzog eine lange zeit stillschweigend an also wirklich wahr ich habe keinen treuen diener alba steht betreten still wie könig ich bin aufs tödlichste gekränkt, man weiß es, und niemand, der mich warnte. Alba mit einem blick des erstaunens: eine kränkung, die meinem könig gilt und meinem aug entging? König zeigt ihm die briefe: erkennt ihr diese hand? Alba: es ist Don Carlos Hand. König: Pause, worin er den Herzog scharf beobachtet. Vermutet ihr noch nichts? Ihr habt vor seinem Ehrgeiz mich gewarnt. War's nur sein Ehrgeiz? Dieser nur, wovor ich zittern sollte? Alba: Ehrgeiz ist ein großes, ein weites Wort, worin unendlich viel noch liegen kann. König: und wisst ihr nichts besonders mir zu entdecken? Alba nach einigem Stillschweigen mit verschlossener miene: ihre Majestät vertrauten meiner Wachsamkeit das Reich. Dem Reiche bin ich mein geheimstes Wissen und meine Einsicht schuldig. Was ich sonst vermute, denke oder weiß, gehört mir eigen zu. Es sind geheiligte Besitzungen, die der verkaufte Sklave wie der Vasall den Königen der Erde zurückzuhalten Vorrecht hat. Nicht alles, was klar vor meiner Seele steht, ist reif genug für meinen König. Will er doch befriedigt sein, so muss ich bitten, nicht als Herr zu fragen. König gibt ihm die Briefe. Lest. Alba liest und wendet sich erschrocken gegen den König. Wer war der Rasende, dies unglückselge Blatt in meines Königs Hand zu geben? König: was? So wisst ihr, wen der Inhalt meint? Der Name ist, wie ich weiß, auf dem Papier vermieden. Alba betroffen zurücktretend: ich war zu schnell. König: ihr wisst? Alba nach einigem Bedenken: es ist heraus. Mein Herr befiehlt. Ich darf nicht mehr zurücke. Ich leugne es nicht. Ich kenne die Person. König aufstehend in einer schrecklichen Bewegung: o, einen neuen Tod hilf mir erdenken, der Rache, fürchterlicher Gott! So klar, so weltbekannt, so laut ist das Verständnis, dass man, des Forschens Mühe überhoben, schon auf den ersten Blick es rät. Das ist zu viel, das hab ich nicht gewusst, das nicht. Ich also bin der Letzte, der es findet, der Letzte durch mein ganzes Reich. Alba wirft sich dem König zu Füßen: ja, ich bekenne mich schuldig, gnädigster Monarch. Ich schäme mich einer feigen Klugheit, die mir da zu schweigen riet, wo meines Königs Ehre, Gerechtigkeit und Wahrheit laut genug zu reden mich bestürmten, weil doch alles verstummen will, weil die Bezauberung der Schönheit aller Männer Zungen bindet. So sei's gewagt, ich rede, weiß ich gleich, dass eines Sohns einschmeichelnde Beteurung, dass die verführerischen Reizungen, die Tränen der Gemahlin. König rasch und heftig: stehet auf! Ihr habt mein königliches Wort. Steht auf! sprecht unerschrocken alba aufstehend ihre majestät besinnen sich vielleicht noch jenes vorfalls im garten zu aranjuez sie fanden die königin von allen ihren damen verlassen mit zerstörtem blick allein in einer abgelegnen laube könig ha was werd ich hören weiter alba die marquisin von mondekar ward aus dem reich verbannt weil sie großmut genug besaß sich schnell für ihre königin zu opfern jetzt sind wir berichtet die marquisin hatte nicht mehr getan als ihr befohlen worden der prinz war dort gewesen könig schrecklich auffahrend dort gewesen doch also alba eines mannes spur im sande die von dem linken eingang dieser laube nach einer grotte sich verlor wo noch ein schnupftuch lag das der infant vermißte erweckte gleich verdacht ein gärtner hatte dem prinzen dort begegnet und das war beinah auf die minute ausgerechnet dieselbe zeit wo eure majestät sich in der laube zeigten könig aus einem finstern nachsinnen zurückkommend und sie weinte als ich befremdung blicken ließ sie machte vor meinem ganzen hofe mich erröten erröten vor mir selbst bei gott ich stand wie ein gerichteter vor ihrer tugend eine lange und tiefe stille er setzt sich nieder und verhüllt das gesicht ja herzog alba ihr habt recht das könnte zu etwas schrecklichem mich führen lasst mich einen augenblick allein alba mein könig selbst das entscheidet noch nicht ganz könig nach den papieren greifend auch das nicht und das und wieder das und dieser laute zusammenklang verdammender beweise o es ist klärer als das licht was ich schon lange zeit vorausgewußt der frevel begann schon da als ich von euern händen sie in madrid zuerst empfing noch seh ich mit diesem blick des schreckens geisterbleich auf meinen grauen haaren sie verweilen da fing es an das falsche spiel alba dem prinzen starb eine braut in seiner jungen mutter schon hatten sie mit wünschen sich gewiegt in feurigen empfindungen verstanden die ihr der neue stand verbot die furcht war schon besiegt die furcht die sonst das erste Geständnis zu begleiten pflegt und kühner sprach die Verführung in vertrauten Bildern erlaubter Rückerinnerung, verschwistert durch Harmonie der Meinung und der Jahre, durch gleichen Zwang erzürnt, gehorchten sie den Wallungen der Leidenschaft so dreister. Die Politik griff ihrer Neigung vor. Ist es zu glauben, mein Monarch, dass Sie dem Staatsrat diese Vollmacht zuerkannte, dass Sie die Lüsternheit bezwang, die Wahl des Kabinetts aufmerksamer zu prüfen? Sie war gefasst auf Liebe, und empfing ein diadem könig beleidigt und mit bitterkeit ihr unterscheidet sehr sehr weise herzog ich bewundre eure beredsamkeit ich dank euch aufstehend kalt und stolz ihr habt recht die königin hat sehr gefehlt mir briefe von diesem inhalt zu verbergen mir die strafbare erscheinung des infanten im garten zu verheimlichen sie hat aus falscher großmut sehr gefehlt ich werde sie zu bestrafen wissen er zieht die glocke wer ist sonst im vorsaal euer herzog alba bedarf ich nicht mehr tretet ab alba sollt ich durch meinen eifer eurer majestät zum zweitenmal mißfallen haben könig zu einem pagen der hereintritt laßt domingo kommen der page geht ab ich vergeb es euch daß ihr beinahe zwei minuten lang mich ein verbrechen hättet fürchten lassen das gegen euch begangen werden kann alba entfernt sich Ende von dritter akt dritter auftritt